auf steiler Höhe ein kleines Blümlein steht. Vom kalten Gletscher Wind umweht, es blüht versteckt, ja zwischen Schnee und Eis, ist unser Stolz als Edelweiß. Es blüht versteckt, ja zwischen Schnee und Eis, ist unser Stolz als Edelweiß. Ja, in Tirol, an den schönen Strand, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Ja, im Tirol, an dem schönen Strand, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Wenn morgen früh die Liebessonne aufgeht, die Sennerin vor der Hütten steht, bringt ihr der Bub zum allerhöchsten Preis ein Streusel von dem Edelweiß. Bringt ihr der Bub zum allerhöchsten Preis, kratz Fleiß, ein Streusel von dem Edelweiß. Ja, im Tirol, an dem schönen Strand, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Ja, sein.